Bereits im August war die libysche Hauptstadt gefallen. Die Führung des Nationalen Übergangsrates ließ sich zunächst aber Zeit. Es dauerte Tage, bis die ersten Vertreter der neuen Führung in Tripolis auftraten. Hiermit geben wir allen bekannt, dass es unser Ziel ist, einen demokratischen Staat einzurichten, der alle internationalen Verpflichtungen respektiert. Zumindest die militärische Führung des Übergangsrates sitzt weiterhin im ostlibyschen Benghazi. Von dort nahm der Aufstand gegen Muammar al-Gaddafi im Frühjahr seinen Anfang und Benghazi ist weiterhin das Machtzentrum der Erhebung. Dies wird sich jedoch ändern müssen, wenn der Übergangsrat die politischen Strukturen des Landes erfolgreich reformieren will. Geplant sind unter anderem die Schaffung einer parlamentarischen Demokratie mit Mehrparteiensystem und freie Wahlen innerhalb weniger Monate. Auch ohne Muammar Gaddafi stehen aber neue Probleme bevor. So muss das Land bei seinem politischen Neuanfang praktisch bei Null beginnen. Gaddafi hatte es während der 42 Jahre seiner Herrschaft meisterlich verstanden, das System auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden. So hatte er dem Volk die Illusion gegeben, in einer basisdemokratischen Volksgemeinschaft zu leben, ohne Parteien, ohne Parlament und ohne gewählte Führung. Volkskongresse sind das einzige Mittel zum Erreichen einer Volksdemokratie. Alle in der heutigen Welt vorherrschenden Regierungssysteme sind undemokratisch, weil sie nicht diese Methode übernehmen. Und hierbei verstand er es, die Interessen der verschiedenen Stämme zu befriedigen, die seit je das gesellschaftliche und politische System Libyens ausmachen. Gaddafi brauchte deren Zustimmung, denn er stammte selbst aus einem kleineren und relativ unbedeutenden Stamm. Der Übergangsrat hingegen wird von angeseheneren und stärkeren Stämmen in der ostlibyschen Cyrenaika angeführt. Aber auch er wird sich mit den anderen Stämmen im Land arrangieren müssen, um die Einheit des Landes zu wahren. Wie kompliziert dies zu werden droht, haben die letzten Wochen gezeigt. Immer wieder reklamierten die örtlichen Widerstandskämpfer den Sieg über die Gaddafi-Truppen für sich und forderten entsprechende Machtbefugnisse in ihren eigenen Orten und in der künftigen Führung des Landes. Diese Widerstandsgruppen könnten hier und dort bereits in naher Zukunft zu einem Problem werden. Monatelang waren sie im Kampf um ihre Heimatorte oft ganz auf sich gestellt und haben bestenfalls von den Luftangriffen der NATO profitiert, kaum aber von der Führung des Übergangsrates in Benghazi. Und sie werden nicht so leicht bereit sein, sich dem Übergangsrat unterzuordnen. Notfalls könnte es mit diesen örtlichen Milizen sogar zu Kämpfen kommen, denn es halten sich seit einiger Zeit Gerüchte, dass Waffen und Munition in größerer Menge verschwunden seien. Größer noch als die Gefahr solcher bewaffneter Auseinandersetzungen ist freilich die des ideologischen Streits vor dem Hintergrund politischer und auch religiöser Differenzen. Die Ermordung des damaligen Militärchefs des Übergangsrates, Yunis, vor einigen Monaten gab einen kleinen Vorgeschmack darauf. Yunis wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von islamistischen Extremisten aus den Reihen des Widerstands ermordet. Die Tat ist nie völlig aufgeklärt worden, denn der Übergangsrat konnte zu der Zeit kein Interesse daran haben, interne Probleme an die Oberfläche durchbrechen zu lassen. In der Folge zeigte sich dann allerdings auch, dass andere führende Mitglieder des Übergangsrates nicht unumstritten sind. So erklärte Ende September Mahmoud Jibril, ein weltweit angesehener Wirtschaftsexperte, der als amtierender Ministerpräsident des Übergangsrates fungiert hatte, dass er in der künftigen Regierung kein Amt übernehmen werde. Mit Jibril zog sich der wohl auch im Ausland am meisten respektierte Vertreter des Übergangsrates zurück. Die anderen sind für die breite Öffentlichkeit eher ein unbeschriebenes Blatt. Oder, wie der Vorsitzende des Übergangsrates, Mustafa Abdul Jalil, im Grunde vorbelastet. Der ehemalige Justizminister Gaddafis hatte unter anderem die Todesurteile gegen bulgarische Krankenschwestern unterschrieben, denen vorgeworfen wurde, libysche Kinder mit AIDS infiziert zu haben. Jalil ist für seine konservativ-religiöse Haltung bekannt, nicht unbedingt die beste Voraussetzung für die Schaffung eines modernen demokratischen Staatssystems. Bisher aber auch kein Hinderungsgrund für westliche Politiker, ihn zu umwerben und zu hofieren, so US-Außenministerin Hillary Clinton bei ihrem Überraschungsbesuch in Libyen vor wenigen Tagen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam daran arbeiten, viele Milliarden Dollar eingefrorener Guthaben an Libyen zurückzugeben. Und ich freue mich, dass wir mit noch mehr Geld helfen werden, dass Libyen gefährliche Waffen sicherstellen und vernichten kann. Die US-Regierung und der Kongress stellen dafür 40 Millionen Dollar bereit. Wie in anderen Ländern der Region ist die Hoffnung auf das Entstehen eines modernen Rechtsstaates denn wohl auch in Libyen fehl am Platz. Wegen des gewaltigen Nachholbedarfs, wegen der noch nicht geregelten innerlibyschen Machtverhältnisse und wegen der ungeklärten großen Frage, wohin der nationale Übergangsrat wirklich steuern wird. Nicht zuletzt wohl auch, weil das Interesse des Auslandes an den internen Entwicklungen in Libyen nun vermutlich rapide nachlassen dürfte. Böse Zungen sagen dem Westen ohnehin nach, die NATO nur aus Eigeninteresse eingesetzt zu haben, nämlich um die Energiezufuhr aus Libyen zu sichern. Der Übergangsrat hat bereits wissen lassen, dass er den Militäreinsatz entsprechend honorieren werde. Da besteht wohl kaum Gefahr, dass dieselben Länder künftig kritisch mit dem Übergangsrat umgehen werden, wenn dieser seine hochgesteckten Ziele nicht erfüllen sollte.